Hochbetrieb in einer Baufirma in der türkischen Grenzstadt Reyhanlı. Überall rangieren Betonmischfahrzeuge, Bauarbeiter rücken Eisengitter zurecht. Wie am Fließband entstehen hier Fertigteile für die Grenzmauer. Sattelschlepper transportieren die Mauerteile an die Grenze. Dort werden die Teile mit einem Kran aneinandergesetzt. Die fertige Mauer ist 3 Meter hoch, mit Stacheldraht oben auf der Mauerkrone. Verteidigungsminister Fikri Işık hat die Baustelle gestern vom Hubschrauber aus begutachtet. Er drückt aufs Tempo. Der Mauerbau an der syrischen Grenze geht schnell voran. 247 Kilometer sind schon fertig. Wir gehen davon aus, dass bis zum Frühjahr 2017 der Grenzverlauf zu Syrien komplett abgeriegelt sein wird. In nur 4 Monaten also soll die Mauer auf den vollen 900 Kilometern Grenze zwischen der Türkei und Syrien fertig sein. Für Flüchtlinge wird es dann unmöglich, über die grüne Grenze von Syrien in die Türkei zu gelangen. Doch die türkische Regierung betont, diese Mauer richte sich nicht gegen Flüchtlinge, sondern die Mauer sei wichtig für die Sicherheit der Türkei, damit keine Terroristen ins Land einsickern können. Murat Yetkin, Journalist der Istanbuler Zeitung Hürriyet Daily News, meint: Wir hätten schon vor 5 Jahren mit dem Mauerbau beginnen sollen. Wir wären heute an einem ganz anderen Punkt. Das Problem mit dem IS wäre nicht so massiv. Aber wir sind eben da, wo wir sind. Früher nämlich nutzten die Kämpfer des selbsternannten Islamischen Staates die Türkei als Rückzugsraum. Sie schmuggelten Waffen über die Grenze und immer wieder drangen IS-Kämpfer von Syrien aus in die Türkei ein, um hier Terroranschläge zu verüben. Die Grenzmauer soll Nachschubwege abschneiden und Terroristen den Weg versperren. Die Mauer richtet sich allerdings nicht nur gegen den IS, sondern gleichermaßen gegen kurdische Kämpfer. Aus Sicht der Türkei sind die kurdischen Milizen in Syrien ebenfalls eine Terrororganisation, nämlich der verlängerte Arm der PKK. Die Mauer soll also auch verhindern, dass militante Kurden beiderseits der türkisch-syrischen Grenze miteinander in Kontakt treten können. Allerdings zerschneidet diese Mauer kurdisches Siedlungsgebiet. Als türkische Bautrupps vor 4 Wochen direkt entlang der Grenzstadt Kobane die Grenzmauer errichteten, protestierten hunderte syrische Kurden dagegen. Einige warfen Steine, türkische Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein, ein Junge kam bei den Protesten sogar ums Leben. Ähnliche Proteste gab es bereits vor 3 Jahren, als die türkische Regierung die ersten Teile der Grenzmauer baute, damals auf einer Länge von 7 Kilometern zwischen den Nachbarstädten Nusaybin und Kamischli. Nusaybin liegt in der Türkei, Kamischli in Syrien. In beiden Städten leben vor allem Kurden. Bewohner protestierten damals gegen diese Mauer der Schande oder die wiederaufgebaute Berliner Mauer, wie sie es nannten. Aber die Mauer in Nusaybin kam, sie zerschneidet seitdem Familien, macht die Grenze dicht, für Anwohner genauso wie für Flüchtlinge oder eben für Kämpfer. So wie in Nusaybin oder Kobane soll es künftig überall aussehen an der 900 Kilometer langen türkisch-syrischen Grenze. Die Mauer mit Stacheldraht, Thermokameras und Bewegungsmeldern soll die Grenze zu 100% dicht machen.